1.5 und 1.6. Erzähl doch mal, Sola, was ist das für ein Projekt? Also wie gesagt, das Projekt hat die Schwiegertochter von Hans Rosling gestartet, Anna Rosling-Rönnlund. Ihr Ziel war dabei, zu zeigen, dass sich die Menschen auf der ganzen Welt viel ähnlicher sind, als sie oft glauben. Verstehe ich noch nicht. Na guck mal, ganz oft denken wir doch, dass sich das Leben von Menschen, die weit weg, zum Beispiel auf einem anderen Kontinent leben, sehr von unserem Leben unterscheidet. Also, das hat ja auch wieder was mit der Berichterstattung zu tun. Wir sehen ja selten, wie der Alltag der Menschen in anderen Ländern wirklich ist. Nehmen wir mal irgendein Land als Beispiel. Kuba. In den Medien oder in der Werbung siehst du entweder Oldtimer und alte Männer, die Musik machen, Zigarre rauchen oder auf dem Feld arbeiten oder Salsa-tanzende Menschen am Strand mit einem Cocktail in der Hand. Und im Hintergrund flattert noch ein Che Guevara-Poster. Ja, genau. Und wenn du selbst niemanden aus Kuba kennst, dann bekommst du durch diese Bilder halt die Idee, dass alle Kubanerinnen und Kubaner immer in Oldtimern durch die Gegend fahren und am Strand Zigarre rauchen und Salsa tanzen. So entstehen Stereotype und Klischees. Rosling-Rönnlund ging davon aus, dass die Unterschiede zwischen den Menschen nicht so sehr mit dem kulturellen, sondern mit dem finanziellen Hintergrund zu tun haben. Also, dass zum Beispiel Menschen mit viel Geld sich ähnlich sind, egal woher sie kommen? Genau, und umgekehrt natürlich auch. Dass es mehr Unterschiede zwischen armen und reichen Menschen im gleichen Land gibt, als zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern, die etwa das Gleiche verdienen. Okay. Und was hatte Rosling-Rönnlund nun mit ihrem Projekt vor? Genauso wie ihr Schwiegervater Hans Rosling ist sie davon überzeugt, dass Fakten sehr wichtig sind und dass wir uns an Zahlen und Statistiken orientieren sollten, um ein reales Bild von der Welt zu bekommen. Aber sie sagt auch, dass Statistiken oft langweilig und kompliziert sind und deshalb oft ignoriert werden. Oder aber man liest die Statistiken und kann sich dann aber doch nichts Konkretes unter den Zahlen vorstellen. Ja, da hat sie recht. Statistiken sind sehr abstrakt. Finde ich auch. Deshalb ist das beim Dollar Street Projekt so, dass sie mit Fotos arbeitet, um Fakten darzustellen. So will sie es den Menschen einfacher machen, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen. Das ist ja cool. Und was ist auf den Fotos zu sehen? Es wurden Familien und Haushalte auf der ganzen Welt fotografiert. Und zwar in über 50 Ländern. Über 300 Wohnungen und Häuser. Auf den Fotos sieht man die Familien, die dort wohnen, und Möbel und Gegenstände, die sie besitzen. Zum Beispiel das Bett, die Spielzeuge der Kinder oder die Zahnbürsten. So ist quasi eine riesige Fotobibliothek entstanden, die uns einen Einblick in das Leben anderer Menschen ermöglicht. Das klingt spannend. Wo kann man denn die Fotos sehen? Die findest du auch auf der Webseite der Gapminder Stiftung. Das Besondere ist, dass die Fotos so angeordnet sind, als würden alle Familien in der gleichen Straße wohnen. Und die Haushalte wurden nach ihrem durchschnittlichen Monatseinkommen geordnet. Das heißt, am linken Ende der Straße wohnen die Menschen, die wenig Geld haben, und am anderen Ende, ganz rechts, wohnen die Menschen mit viel Geld. Die Unterschiede reichen von ca. 29 Dollar bis über 10.000 Dollar im Monat, glaube ich. Deshalb auch der Name Dollar Street Projekt. Dann kann man auf der Webseite also virtuell durch die Straße spazieren und sich die Häuser und Gegenstände der Menschen mit einem Klick anschauen. Und natürlich ist es auch sehr interessant, sich zu fragen, wo man denn selbst in dieser Straße theoretisch wohnen würde und wer seine Nachbarn wären. Okay, aber ich habe noch nicht verstanden, was das mit der Hypothese vom Anfang zu tun hat. Was wurde jetzt mit dem Projekt herausgefunden? Wenn man sich auf der Webseite durchklickt, dann kann man genau sehen, dass die Haushalte mit ähnlichen Einkommen auch immer ähnliche Gegenstände besitzen, egal wo auf der Welt. Zum Beispiel sehen die Betten immer ziemlich gleich aus. Sehr arme Menschen schlafen auf Decken oder Matratzen direkt auf dem Boden. Menschen mit mittlerem Einkommen schlafen etwas bequemer. Und Menschen mit hohem Einkommen haben ein komfortables Bett. Das war ja Rosling-Rönnlunds Hypothese. Wir sind uns viel ähnlicher, als wir glauben. Die Fotos beweisen, dass finanzielle Unterschiede viel größer und wichtiger sind als kulturelle Unterschiede. Wir haben also alle viel mehr Gemeinsamkeiten, egal wo wir leben. Das ist echt interessant. Und ich würde denken, dass sich mit den Fotos auch Stereotype abbauen lassen, oder? Ja, das denke ich auch. Wenn ich sehe, dass die Menschen in Mexiko oder China oder wo auch immer den gleichen Herd oder den gleichen Schreibtisch haben wie ich, dann erscheinen mir die Menschen nicht mehr so fremd. Das Projekt zeigt also, Stereotype können verschwinden, wenn wir uns den realen Alltag anderer Menschen anschauen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Sag mal, wollen wir in der Cafeteria weiterquatschen? Ich habe Lust auf einen Kaffee. Ja, gern.